Ich erzähle euch von einer Zeit, wenn ihr noch keine 20 seid, werdet ihr sie nicht kennen. Montmartre zu dieser Zeit hängte seinen Flieder weit bis an unser Fenster. Und das bescheidene Logis war unser Nest doch irgendwie, es sah nach gar nichts aus. Dort fanden wir uns schnell, du standst als Aktmodell, ich hielt den Hunger kaum aus. La Bohème, La Bohème, das wollte sagen, glücklich sind wir. La Bohème, La Bohème, jeden zweiten Tag nur aßen wir. In den Cafés vis-à-vis sah man uns spät bis früh auf den Ruhm immer warten. Und obwohl Bettelarm im Bauch leer wir waren, wir in dem Glauben verharrten. Und wenn in manchem Bistro für warmes Essen und so wie ein Bild dagelassen, zitierten wir ein Gedicht, am Ofen sitzend ganz dicht, den Winter vergaßen. La Bohème, La Bohème, das wollte sagen, wie hübsch bist du. La Bohème, La Bohème, und wir hatten Genie dazu. Wie oft es mir geschah, vor der Staffelei da eine Nacht zu durchwachen, mal das Bild noch mal den Strich am Busen herum und die Hüfte runter machen. Wenn man am Morgen dann endlich zum Sitzen kam vor einem Café-Creme, erschöpft, doch beglückt, von sich selber entzückt und fand das Leben schön. La Bohème, La Bohème, das wollte sagen, es war ein Sieg bei mir. La Per Zufall nun heut, geh spazieren ich weit zu meinen früheren Adressen. Ich erkenne sie nicht mehr, die Straßen voll und Verkehr, wo einst jung ich gesessen. Und hoch die Treppe ich geh, suche nach dem Atelier, es besteht nicht mehr dort. Aus einem neuen Dekor, Montmartre blickt traurig hervor und der Flieder ist vor.